Wenige Minuten später saßen die fünf Freunde mit Liz, Jason, Billings und den Walkers im Wohnzimmer. Sie hatten Cedric Walker alles erzählt, was sie wussten, und Liz hatte ihm ihr Medaillon gezeigt. Melanie Walker rutschte unruhig auf ihrem Sessel hin und...